Ja. Bitte schön. Guten Tag. Ah, guten Tag. Wer sind Sie denn bitte? Ich bin Ayşe Çelik. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und würde gerne mit Ihnen heute das Anamnese-Gespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte zum Herrn Müller. Wo ist der Herr Müller bitte? Herr Müller ist jetzt in Urlaub. Ich bin Vertreterin. Ach so, ja. Also eigentlich wollte ich zum Herrn Dr. Müller. Man hat mir gesagt, der ist hier. Ich wusste ja, jetzt. Sie haben recht, man wollte immer die gleiche Arzt besuchen. Ich verstehe Sie sehr gut. Aber ich kann auch Ihnen helfen. Gibt es keinen anderen Arzt? Leider. Heute gibt es nur ich. Nur Sie, oh je. Na dann, okay. Wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Çelik. Ist das so ein ausländischer Name oder woher kommt der? Ja, Sie haben recht. Ich komme aus der Türkei. Aus der Türkei? Ja, aber ich habe deutsche Approbation. Ach so, ja dann. Okay, wenn es nicht anders geht, dann muss man das wohl so machen. Okay, sollen wir anfangen? Ja, bitte, bitte. Ja, darf ich zuerst Ihren Namen erfahren? Mein Name ist Wolfgang Schüssler. Ja, Herr Schüssler. Wie alt sind Sie? Ich bin 53 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Und ich dachte, Sie haben diese Angaben. Muss ich das nochmal sagen? Das habe ich doch vorhin schon bei der Anmeldung abgegeben. Ja, ich glaube, wir haben am Computer gespeichert, aber ich muss nochmal fragen. Nochmal? Ach, was ist das für ein komisches Krankenhaus hier? Meine Güte. Jetzt muss ich nochmal mein Geburtsdatum. Wie war denn der nochmal? 23.07. 69. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Schüssler? Ja, ist das jetzt wichtig? Meine Güte, Sie stellen aber viele Fragen, Frau Doktor. Ich habe ein Problem und Sie stellen mich hier über meine Größe. Was für Probleme haben Sie, Herr Schüssler? Ja, ich habe so einen großen Druck auf der Brust. Das ist richtig eng und ich kriege keine Luft. Seit wann haben Sie diese enge Gefühle im Brustkorb? Seit halber Stunde ungefähr. Das ist nicht mehr auszuhalten, diese Schmerzen. Das ist ganz schlimm. Sind die Schmerzen? Jetzt wird es wieder ganz schlimm. Ach, je. Ja, Sie haben im Brustkorb ein enge Gefühl, drückende Schmerzen seit einer halben Stunde. Ganz, ganz schlimm ist es im Moment, Frau Doktor. Das ist jetzt aber ganz schlimm. Die Schmerzen ist drückend, ich verstehe. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala? Ganz schlimm im Moment, ganz schlimm. Ganz schlimm, ich verstehe. Nehmen Sie mal Schmerzen, das ist ganz schlimm im Moment. Das ist furchtbar, Katastrophe. Ja, ich verstehe. Strahlende Schmerzen irgendwohin aus? Ja, so im Halsbereich, das ist alles so eng im Hals. Auch in deinen Armen oder in deinen Kiefer? Mehr in den Rücken, also es strahlt mir eher in den Rücken aus. In deinen Rücken aus, okay. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam? Keine Luft, Frau Doktor, bitte. Ja, Herr Schüssler, jetzt muss ich das Gespräch unterbrechen und wir müssen Ihre Vitalparameter prüfen. Und ich gebe Ihnen jetzt Sie würden sich besser fühlen. Ich hoffe, bitte jetzt machen Sie. Ich die Krankenschwester und wir geben Ihnen Sauerstoff. Bitte mir, Frau Doktor, jetzt wird es schlimm. Ja. Sie können jetzt hier hinlegen. Ich falle jetzt um mich gleich bewusstlos. Ich gebe Ihnen Sauerstoff und Aspirin auch gebe ich. Und sofort, wir müssen eine EKG veranlassen. Und Frau Doktor, was meinen Sie? Was habe ich denn? Was ist denn das, Frau Doktor? Ich glaube, das ist eine Vermutung. Sie haben einen Herzinfarkt. Was? Herzinfarkt? Ach Gott, jetzt? Es kann sein. Aber das kann gefährlich sein. Ich habe immer gesund gelebt. Wieso habe ich einen Herzinfarkt? Oh je. Frau Doktor, geben Sie was. Jetzt wird es ganz schlimm. Ich bekomme keine Luft. Ja, ich gebe Ihnen jetzt Sauerstoff. Fühlen Sie sich nicht besser? Nein, das wird nicht besser. Oh je, das wird jetzt ganz schlimm. Okay. Was kann ich noch sagen? Ich denke an Pulmonarembolie, aber ich weiß nicht, was ich anbieten kann. Haben Sie ein Muster EKG? Sie wollten noch ein EKG schreiben. In EKG. Ja, ich habe geschrieben. Herr Dr. Gündüz, was sieht man? Wo ist der Kardiologe? Was sehen wir im EKG? Auf EKG können wir ST-Hebungen, ST-Veränderungen können wir sehen. ST-Hebungen? Was bedeutet das, Frau Dr. ST-Hebungen? Habe ich jetzt einen Herzinfarkt? Das kann sein. Wenn Sie einen Herzinfarkt haben, wir können auf EKG sehen und wir können Sie sofort behandeln mit Sauerstoff und Oxygen und Morphin und Aspirin behandeln. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann geben Sie mir Morphin. Schnell. Ja. Ich habe sofort gegeben. Oh, jetzt wird es ein bisschen besser. Vielen Dank. Ja, gut. Jetzt geht's. Oh, vielen Dank, Frau Doktor. Jetzt geht es mir schon viel besser. Oh, ja, Ihre Vitalparameter wird besser. Ich sehe jetzt am Monitor. Jetzt können wir unser Gespräch weitermachen. Oh ja, bitte, ja. Okay. Herr Schuster, haben Sie wichtige Vorerkrankungen oder hatten Sie schon mal diese Beschwerde erlebt? Das habe ich noch nie erlebt. Das ist das erste Mal. Mhm. Hatten Sie noch andere wichtige Vorerkrankungen? Zum Beispiel? Ich nur einen hohen Blutdruck, sonst nichts. Der Doktor mhm. Seit wann leiden Sie unter Bluthochdruck? Seit circa 10 Jahren. Mhm. Nehmen Sie etwas dagegen ein? Ja, ich habe Medikamente. Mein Hausarzt hatte mir da Tabletten aufgeschrieben. Könnten Sie die Namen der Tabletten erinnern? Oh, ich glaube, es nennt sich Ramipril. Mhm. Und wie oft nehmen Sie Ramipril ein, täglich? Einmal am Morgen eine Tablette. 5 Milligramm? Oh je, das weiß ich jetzt nicht mehr, Frau Doktor. Das kann sein. Okay, haben Sie Ihre Medikamentenliste dabei? Wir können anschauen. Nee, ich bin so schnell gekommen, weil ich so starke Schmerzen hatte. Ich habe alles zu Hause vergessen. Okay, ich verstehe. Und außer Ramipril, nehmen Sie etwas andere Medikamente ein? Ich habe noch was gegen das Cholesterin. Mhm. Was nehmen Sie dagegen? Das nennt sich, glaube ich, Atorvastatin. Atorvastatin. Wie oft nehmen Sie dieses Medikament? Eine am Abend, bevor ich schlafen gehe. Mhm. Und wie viel Milligramm wissen Sie? Ach Gott, Doktor, Sie wollen aber Sachen wissen, das weiß ich doch nicht mehr. Wie viel Milligramm? Es könnte sein, ich glaube 40 war das. Mhm. Okay, ich verstehe. Seit wann leiden Sie an Cholesterin? Ui, das ist schon länger. Das habe ich schon mehr als 10 Jahre auch schon, glaube ich. Okay. Mhm. Und wurden Sie schon mal operiert? Nur am Knie, weil ich da so einen Kreuzbandriss hatte nach dem Fußballspielen. Mhm. Wann haben Sie diese erlitten? Ach, da war ich 20 Jahre alt. Mhm. Mit 20 Jahren. Mhm. Wurden Sie operiert? Okay. Und keine Operationen, nein. Mhm. Okay, Herr Schüssler, sind Sie etwas gegen etwas allergisch oder haben Sie Unverträglichkeiten? Ja, ich habe einige Allergien. Ich habe eine Allergie gegen Penicilline. Mhm. Wie äußert sich diese Allergie? Ich bekomme immer so einen Ausschlag. Okay. Und andere Allergie? Gegen Novalgin. Mhm. Wie äußert sich diese Allergie auch? Oft bekomme ich Ausschlag, Luftnot, mein Kreislauf geht kaputt runter. Mhm. Okay, verstehe. Okay, Herr Schüssler. In Ihrer Familie gibt es etwas wichtige Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Bei Ihrer Mutter, bei Ihrem Vater? Ach so, meine Eltern. Mhm. Soweit ich weiß nicht. Also meine Mutter ist gesund, sie hat keine Tabletten. Wie alt ist sie? Sie ist 84. Mhm. Sie ist gesund, okay. Ja. Und mein Vater nimmt, glaube ich, irgendwas gegen die Prostata, aber ich weiß es nicht genau. Mhm. Wie alt ist er? Der ist 86. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Ja, nicht so ganz. Sie hat auch einige Erkrankungen. Sie ist circa 8 Jahre älter als ich. Mhm. Und sie hat einen Diabetes, soweit ich weiß. Mhm. Und hatte irgendwas mit der Brust, ich glaube irgendeinen Knoten an der Brust, ist operiert worden. Und dann hat sie viele verschiedene Operationen, aber die weiß ich alle jetzt nicht mehr. Okay. Herr Schüssler, ich möchte über Ihren Familienstand erfahren. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, aber was hat das jetzt mit der heutigen Untersuchung zu tun? Mit wem wohnen Sie zusammen? Ich möchte wissen. Ja, was gezielt ist an Frau Doktor, mit wem ich zusammen... Nach der Entlassung vom Krankenhaus, wir möchten Ihre Hausatmosphäre wissen. Ja, aber warum? Das hat Sie doch nicht zu interessieren, wo ich wohne, mit wem ich wohne. Was geht Sie das an, Frau Doktor? Ja, das ist für uns wichtig, weil wir werden Ihnen ein paar Medikamente geben und wir werden Ihnen zur Kontrolle rufen und vielleicht Sie brauchen jemanden. Das kann ich alles alleine machen, Frau Doktor. Okay, super. Okay, ich verstehe. Und sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Nein, ich habe alles abgelehnt. Ich will keine Impfung. Mhm. Okay, sind Sie schon mal an Covid erkrankt? Nein, ich trage immer eine Maske und bisher war ich verschont. Mhm. Also, bisher keine Corona-Infektion. Okay, Herr Schüssler. Herr Schüssler, rauchen Sie? Ich habe früher geraucht, ja. Wann haben Sie mit dem Rauchen aufgehört? Also circa vor 5 Jahren. Mhm. Und wie viele Jahre haben Sie geraucht? Oh, sehr lange, sehr lange. Zum Beispiel? Ich habe angefangen, ich glaube, da war ich 15 Jahre alt, glaube ich. Mhm. Und etwa 40 Jahre, kann man sagen. Ja, das kann man schon sagen, ja. Mhm. Und wie viele Zigaretten pro Tag haben Sie geraucht? Erinnern Sie sich daran? Schon so eine Schachtel am Tag. Mhm. Und trinken Sie Alkohol? Alkohol eigentlich nicht, ab und zu mal nicht so oft. Ab und zu, kann man sagen, einmal in der Woche? Ja, also jeden Abend kann man schon sagen. Jeden Abend, okay. Jeden Abend, wie viel trinken Sie? Ja, so ein Gläschen Wein, mhm. Sollte gesund sein, ne? So ein Gläschen Rotwein, trinke ich immer sehr gerne, ja. Okay. Und mit Drogen haben Sie nichts zu tun, nehme ich mal an. Nein, Frau Doktor, was denken Sie denn hier? Okay. Okay, Herr Schüssler, möchten Sie etwas über Ihre Beschwerde noch erzählen? Jetzt, ja, wie sind Sie jetzt? Also ich habe so ein Druckgefühl und es schnürt mir jetzt so. Sind diese Beschwerden ein bisschen besser geworden in den letzten 10 Minuten? Nach Ihrer Spritze ist es besser geworden, aber ich denke, es kommt wieder so langsam. Ja, Sie werden überwacht. Wir sind hier. Bitte machen Sie sich keine Sorge. Ich glaube, dass wir alles gesprochen haben. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, bitte gucken Sie, dass ich schnell die Schmerzen losbekomme. Also, was macht man jetzt? Werde ich hier nur überwacht oder bekomme ich Sie werden überwacht und wir werden erfahren, ob es eine wichtige Gefäßproblem bei Ihnen gibt. Machen Sie das? Wir werden einen Herz-Ultraschall-Echokardiographie durchführen und bei Bedarf, wir werden eine Herz-Katheter Angiographie bei Ihnen durchführen. Was ist das, ein Herzkatheter? Eine Operation oder was? Eine kleine Operation, kann man sagen, aber die Komplikationen sind sehr niedrig. Keine Operation, Frau Doktor, nein. Mhm, aber das kann lebensbedrohlich sein, Ihre Situation. Nein, nein, nein, ich möchte keine Operation, Frau Doktor, nein. Okay. Ich gehe eine Operation ab. Mhm. Okay, rufen Sie mir den Oberarzt. Ich glaube, Sie verstehen Ihr Werk nicht. Sie können das nicht so. Ja, ich verstehe Ihnen sehr gut, aber es wäre am besten, wenn ich mit meinem Oberarzt wieder sprechen und zurückkomme. Rufen Sie den Oberarzt. Okay, warten Sie hier bitte. Okay. Ich denke, das ist gut, Fusion. Frau, sind Sie der Oberarzt? Guten Abend. Ja, guten Abend. Oberarzt. Sind Sie der Herzspezialist? Dieser Doktor, die sagt, ich soll operiert werden. Was ist das für eine Operation? Diese Operation ist nicht Operation, eine kleine Eingriff. So können am besten herausfinden, ob sich mit ihren Herzgefäße etwas verändert hat. Und wie macht man diesen Eingriff? Wenn ich Herzkranzgefäße eine Verengung oder Verschlüsse gibt, legen wir einen Stent und damit das Blut wieder Kranzgefäße normal fließen kann. Wir müssen aufschneiden oder was? Oder wir schauen nein, Sie, nein, eine kleine Schnitt ihre Handgelenks machen und eine kleine Punktion. Okay. Und Sie führen ein bisschen kein Problem. Funktion machen, dann ist in Ordnung. Eine Operation will ich aber nicht. Keine Operation. Okay, Herr Doktor. Gut, dass Sie da sind. Die andere Frau Doktor hat es nicht verstanden. Die hat gesagt, ich soll operiert werden. Ayşe, sehr fließig Assistenzarzt und alles und ein erfahrener Ärztin. Sie habe neue Deutsch gelernt, aber gute. Gut, wenn Sie das als Oberarzt sagen, dann ist es in Ordnung, aber dann soll sie noch ein bisschen besser Deutsch lernen. Wir haben unsere Angiografie-Labor erstellen und sofort zusammen eine Angiografie machen. Gott, ein Herzkatheter, da bin ich dabei. Sehr gut. Das ist ein guter Arzt hier. Sehr gut. Dann machen Sie das bitte ganz schnell. Wir haben Kollegen Fragen. Viele Fragen fällt, ich denke, aber diese Situation ist sehr gut. Übelkeit, Erbrechen, Schweißigkeit müssen wir fragen, aber diese Situation eine gute Reaktion. Der Patient, ein unruhiger Patient. Ja. Sehr unruhig. Frau Doktor, Entschuldigung. Ja, ich hätte noch ein paar Fragen. Darf ich? Bitte schön. Ja, haben Sie an den Beinen, an geschwollene Beinen bemerkt? Achso, geschwollene Beine? Nein, habe ich nicht. Nein. Haben Sie in der letzten Zeit eine lange Reise gemacht? Eine lange Reise? Nein. Ja. Nein, hatte ich nicht. Ich war immer hier. Ja, vor dem Schmerzen haben Sie Überbelastung? Was für eine Belastung? Überbelastung. Eine Überbelastung? Nee, was meinen Sie mit Überbelastung? Also ich eine schwere Arbeit oder so hatte ich jetzt nicht. Nein, habe ich nicht gehabt. Haben Sie Atemnot beim Treppensteigen oder lange Gäste treten? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein. Haben Sie Husten? Husten? Nein, auch nicht. Nein. Das ist alles ganz plötzlich aufgetreten. Wie würden Sie Schmerzen beschreiben? Sind Sie hechtechende, drückende, dumpfende? Wie habe ich ja vorhin schon gesagt, alles ist sehr eng und drückend. Drückend. Okay, vielen Dank. Können wir als das Gespräch anfangen? Gerne, gerne. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ah, guten Tag, Frau Doktor. Hallo. Hallo. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und wenn Sie Zeit hätten, ich würde gerne ihn vorstellen. Ja, ich habe schon mitbekommen, ein etwas schwieriger und unruhiger Patient, habe ich gehört. Ja, Sie haben recht. Ich möchte erklären, was der Patient hat. Wolfgang Schüssler ist ein 53-jähriger Patient und er stellte sich heute in der Notaufnahme bei Brustschmerzen, bei Angina pectoris. Angina pectoris. Instabile Angina pectoris. Ja, instabile Angina pectoris. Diese Beschwerde hat er seit eine halbe Stunde. Der Patient hat die Schmerzen, die Schmerzen strahlt in den Rücken aus und der Patient leidet an einer arteriellen Hypertonie seit 10 Jahren und dagegen nimmt er Ramipril einmal pro Tag 5 Milligramm ein. Außerdem nimmt der Patient gegen Cholesterin Atorvastatin einmal 40 Milligramm abends. Er wurde einmal operiert an dem Kniegelenk. Er habe Allergie gegen Penicillin. Diese äußert sich durch Urtikar und auch eine Allergie gegen Novalgin. Diese äußert sich mit durch Anaphylaxie. Der Patient ist nicht geimpft gegen Covid. Er ist gegen die Impfungen. Und in der Familiengeschichte gibt es nichts bei der Mutter, aber bei dem Vater gibt es Prostatahyperplasie. Und die Schwester der Patienten leidet an Brustknödel. Der Patient weiß nicht, ob es eine Krebs oder nicht. Und der Patient hat vor 5 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, aber früher davor hat er etwa 35 Jahren ein Schachtel pro Tag geraucht, Zigaretten geraucht. Jeden Abend trinkt der Patient Alkohol, ein Gläschen Wein, hat er gesagt. Der Drogenkonsum wurde verneint. Ja, nach der bisherigen Angaben gehe ich von Myokardinfarktus aus. Wir haben ein EKG geschrieben. Was sehen Sie im EKG? Ja, ich habe eine EKG veranlassen. Auf dieser EKG habe ich ST-Elevationen gesehen. Ich habe den Patienten sofort stabil gemacht. Ich habe Sauerstoff gegeben. Stabilisiert, ja. Wir haben sofort Sauerstoff gegeben und außerdem Aspirin und Morphin auch gegeben. Der Patient fühlt sich besser, aber er ist überwacht. Wo ist der Herzinfarkt? Vorderwand, Hinterwand? Vorderwand. Wenn er Rückenschmerzen hat? Ah ja, Hinterwand, ja. Ja, Rückenschmerzen. Genau, Hinterwandinfarkt. Und Enge im Hals. Okay. Sehr gut, das ist schon mal ganz gut. Ist der Herzkatheter schon vorbereitet? Weiß Dr. Gündes Bescheid? Ja, wir haben schon Bescheid gegeben. Okay, alles klar. Dann sehr schnell in den Katheterlabor. Wollen Sie heute kathetern, Frau Doktor? Sie sind doch jetzt die Kardiologin. Ja, ich will probieren. Sehr gut, dann gehen Sie an den Tisch mit Herrn Gündes. Dann schauen Sie den Patienten an. Ich kann ihn nachher auf die Intensivstation übernehmen. Okay, vielen Dank, Herr Oberarzt. Super, dann danke ich Ihnen auch.